Brief an Jeff Renz, Inhaber einer der beliebtesten kritischen Webseiten in der Welt. Ein neu gefundener Freund wird Ihnen diese Notiz zukommen lassen, weil ich Ihre Anschrift per Schneckenpost nicht hier in meiner Gefängniszelle habe. Ich habe Ingrid mehrmals danach gefragt, doch entweder ist sie ihr entfallen oder sie wurde vom Kuvert entfernt. Meine Post muss mehrere Zensurringe durchlaufen, amtliche und nichtamtliche. Die örtlichen Gefängniszensoren sind nicht das Problem. Sie haben klar formulierte Vorschriften und sind vom kanadischen Recht her ermächtigt, alle eingehende und ausgehende Post zu lesen und zu zensieren. Zensur der Eingänge, Öffnen von Briefen, ist in diesem Zeitalter des Schmuggelns von Drogen in Pulverform auf der Rückseite von Aufklebern und Grußkarten begreiflich. Zensur ausgehender Post ist ganz etwas anderes. In Amerika wird einem verurteilten Verbrecher ein kleiner Rest von Menschlichkeit und Privatsphäre zugestanden, indem seine ausgehende Gefangenenpost nicht zensiert werden darf. In Kanada, wo der Begriff individueller Freiheit durch die Jahrhunderte bestenfalls ein zartes Pflänzchen war, wird dieser letzte Rest von Privatsphäre bedenkenlos beschnitten mit Billigung des Parlaments. Natürlich alles aus Besorgnis um die Sicherheit. Um abgewandelt mit Churchill zu sprechen, meinem am wenigsten geliebten Engländer: Nie haben so viele so viel von ihren Grundfreiheiten für so wenig Gewinn an Sicherheit aufgegeben, wie die heutige Generation seit dem 11. September 2001. Wir fangen tatsächlich an, einer Herde von Lemmingen zu gleichen, die sich auf eine nicht allzu weit entfernte Klippe zubewegt. Daher kommt es, dass sie einen so unglaublich lebenswichtigen Dienst leisten, nicht nur für Amerika, sondern für die weitere Welt im Ganzen, weit über die geografischen Grenzen Amerikas hinaus. Gott sei Dank für die Technologie des Internets und Lob und Preis dem Allmächtigen in dieser Stunde der größten Not der Menschheit nach Klarheit, Weisheit und Einsicht, mit Mut gepaart. Ihrem Mut und dem Mut derer, die mit Ihnen arbeiten, jener, die Ihnen mit Ihren Gaben beistehen, Ihren technischen Fähigkeiten und den vielen Autoren und Forschern, die Ihnen Hilfe leisten. Wo würde die Sache der Wahrheit und Freiheit sein, ohne Menschen wie Sie? Meine Frau sagt mir, dass Sie Millionen und Abermillionen in der ganzen Welt mit Ihrem Rundfunkprogramm und Ihren Webseiten erreichen. Sehr wahrscheinlich haben diese Hörer und Zuschauer nicht die leiseste Ahnung von den Opfern, die sie bringen müssen, jede Stunde und jeden Tag, um ihren Informationsfluss in Gang zu halten. Ich kenne von meinen eigenen jahrelangen Anstrengungen die vielen Ängste, die finanziellen Sorgen, die technischen und personellen Probleme, die zu überwindenden logistischen Hürden. Diese Aufgabe ist heroisch. Darum zittere ich in meiner Zelle jedes Mal, wenn ich höre, dass Hacker und Saboteure ihre Webseite durch heimliche Angriffe lahmgelegt haben. Denn ich kann mit ihnen und denen fühlen, die an ihrer Seite sind. Ich weiß, was es heißt, diejenigen zu finden, die ihnen Schwierigkeiten verursachen, und die Kräfte hinter ihnen, um sie zu neutralisieren. Ich habe meiner Frau, Ingrid Rimland, als ich noch ein freier Mann war, der sein bedrängtes und belagertes Leben in Kanada führte, oft gesagt: Dieser Jeff Renz ist ein moderner Paul Revere. Statt wie damals auf einem Pferd reitet er auf den Ätherwellen auf der elektronischen Superautobahn des Internets. Die Menschen müssen verstehen und würdigen, dass es Mut erfordert, sich wegen des Versagens einer Regierung oder Verwaltung an die Öffentlichkeit zu wenden. Aber es verlangt unendlich mehr Mut, die Nachricht über das Fehlverhalten weit und breit bekannt zu machen, alles dafür zu wagen, seinen Ruf, sein Geschäft, heute sogar das eigene Leben. Hätte es in Amerika ein Dutzend weitere Jeff Renzes gegeben, um Alarm zu schlagen wegen der nicht vorhandenen Massenvernichtungswaffen, wären Hunderte von amerikanischen Frauen und Männern nicht nutzlos auf dem Altar einer Lüge geopfert worden. Tausende von amerikanischen Müttern und Vätern müssten sich nicht über Verkrüppelung oder den Verlust ihrer Söhne und Töchter auf den staubigen Schlachtfeldern an entfernten Orten wie Irak oder Afghanistan trauern. Zehntausende von Irakern hätten nicht sterben brauchen. Männer, Frauen und so viele unschuldige Kinder, oder müssten nun nicht den Rest ihres Lebens blind, verkrüppelt, in ständiger Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit zubringen. Mehr Rufer mit dem Mut und Patriotismus eines Jeff Rents könnten Amerika nicht nur Hunderte von Milliarden verschwendeter Steuerdollars, geborgt zu hohen Zinsen, erspart haben, sondern auch diesen furchtbaren Zoll an Menschenleben. Hätte es ein weiteres Dutzend Jeff Rentses gegeben, die die Manipulation der Kriegshetzer hinter den Kulissen und in den Korridoren der Macht ausgestrahlt hätten, wäre Amerika mit größter Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht zum Krieg geschritten und hätte nicht so viel an Glaubwürdigkeit verloren. Und vor allem an Respekt in der Welt. Denn ist Respekt erst einmal verloren, kann er selten, wenn überhaupt je, wiederhergestellt werden. Sie und ihre Helfer wissen, dass das Einzige, was Amerika und darüber hinaus die ganze Welt vom Abgrund zurückreißen kann, eine neue Art von Patriotismus ist, wie man ihn noch nicht definiert und artikuliert hat. Dieser neue Patriotismus muss manchmal gegen die Stars and Stripes auftreten, die vom inneren Feind geschwenkt werden. Eine neue Art von Orwellschem Feind, der seine tödliche Verräterei in patriotische Symbole und Parolen von vorgestern kleidet. Der neue Patriotismus des 21. Jahrhunderts verlangt ein Volk, das klug und wachsam ist, nicht nur gegenüber Bedrohung von außen, sondern gegenüber Kongress und Senat, die durch mächtige Lobbys im In- und Ausland unterminiert und beeinflusst werden. Dazu kommen viele weitere Gefahren. Der neue Patriotismus erkennt auch, dass jeder Einzelne von uns eine innere intellektuelle Unabhängigkeitserklärung unterzeichnen muss, die verlangt, dass wir uns selbst, unsere Herzen, Leiber und Seelen kontrollieren. Amerika und die Welt braucht gesunde, lebenstüchtige, klar denkende, zu verantwortungsvollen Entscheidungen fähige neue Patrioten. Und es benötigt sie jetzt. Morgen ist es zu spät. In dieser zweiten amerikanischen Revolution, die uns aufgedrängt wurde, tragen die neuen Waldläufer keine langen Flinten oder Bowie-Messer. Der neue Patriot trägt einen Laptop und verbreitet das Wort über Webseiten, CDs und DVDs und, lachen Sie nicht, kaut höchstwahrscheinlich an einer Möhre, einer Sellerieknolle oder einem Apfel und meidet den Big Mac und Portionen Pommes, die ihn dem Herzinfarkt näher bringen. Der neue amerikanische Patriot meidet Krankenhäuser wie die Pest und schaut mit Argwohn auf die Männer und Frauen in den weißen Kitteln mit Stethoskopen um den Hals. Der neue amerikanische Patriot holt seine Kinder unverzüglich aus den Teufelsküchen von amerikanischen Volksschulen und widmet sich der patriotischen Pflicht, sie selbst aufzuziehen, sie selbst auszubilden und ihnen gesunde Gedanken und gesunde Gewohnheiten einzuprägen. Zum Essen gesunde Nahrung mit einem Glas frisch gepresstem Saft, keine Softdrinks, Colas, keinen chemisch vergifteten Schrott und mit Aspartam angesetzten chemischen Punsch, der das intellektuelle Gleichgewicht der Kinder und ihr körperliches Wohlsein stört. Nur sehr wenige Menschen haben bislang das Bewusstsein entwickelt, dass jede amerikanische Mutter und jeder Vater mit ihren Kindern eine ungeheure Verantwortung für die Zukunft des Landes trägt. Der neue Patriotismus verlangt ein neues Denken und neue Bewertung von allem. Eines, was überdacht werden muss, ist der Fetisch einer Hochschulausbildung. Vielleicht sollten zu Hause Erziehende keine Furcht haben, ihre Kinder in praktische Gewerbe wie Klempner, Zimmermann, Mechaniker und so weiter zu leiten. Alles Berufe, die nützlich für die Gesellschaft und geeignet sind, unabhängige kleine Unternehmer zu werden, die sicher vor den vorgegaukelten Pensionsversprechungen wie von Enron und WorldCom sind. Unabhängigkeit, nicht Abhängigkeit von den goldenen Fesseln des Firmengehaltes oder Lohnes, sollte unser Ziel werden, bis Amerika gerettet sein wird. Ihre Webseite und Ihr Radioprogramm sind die Schulmeister für die Nation. Ich erkläre Sie, Jeff Rents, zum Alarmrufer extraordinär und nominiere Sie von meiner Gefängniszelle aus für eine neue Kategorie des Nobelpreises. Brief an einen neuen Unterstützer. Ich kenne die Geschichte von Bari sehr gut. Als ich zuerst auf diese Geschichte stieß, war ich überrascht von der Exaktheit und Tapferkeit der Piloten der Luftwaffe, die zu jener Zeit zahlenmäßig bereits stark unterlegen war und im Vergleich zur US Air Force recht veraltete Maschinen flog. Der Angriff auf Bari wurde geflogen, wenn ich mich recht entsinne, hauptsächlich mit Junkers Ju-88, und auch von diesen waren es nicht viele. 23.000 junge Deutsche liegen auf dem Soldatenfriedhof von Monte Cassino. Einige Meilen entfernt ist ein alliierter Friedhof mit 17.000 Soldaten, viele von ihnen Amerikaner. Und hier ist ein weiteres Blatt der Geschichte, das ich zur Prüfung und auch zur moralischen Beurteilung aufschlage. Vor ein paar Jahren fand in Italien nicht weit von Monte Cassino und St. Isidro ein Prozess statt, hauptsächlich gegen farbige GIs, die, während sie von den deutschen Truppen aufgehalten wurden, Hunderte von italienischen Bauersfrauen vergewaltigten. Offenbar gab es in der Folge viele Mischlingskinder. Die breite Berichterstattung in der Presse dokumentierte, wie diese italienischen Frauen Wiedergutmachung und Entschuldigung von den USA verlangten und schließlich auch erhielten. Ich habe das begrüßt und gehofft, deutsche Frauen würden den Faden aufnehmen und es genauso machen. Aber wie wir wissen, die Deutschen können einfach nicht jammern und materielle Kompensation fordern. Sie erdulden lieber schweigend ihr Unglück und ihre Demütigung. Lassen Sie mich Ihnen sagen, ich bin seit 66 Jahren Deutscher. Wir sind ein seltsames, verunsichertes, nicht immer zu bewunderndes Volk. Ich werde oft an den Rand der Verzweiflung getrieben, weil ich aus diesem Volk nie genug Menschen dazu motivieren konnte, politisch irgendetwas Bedeutendes zu tun. Wie hat Hitler es geschafft, dieses politisch naive, träge Volk zur Tat zu inspirieren? Ich habe die Gabe, Menschen anzusprechen und habe mich einer unglaublich treuen Gefolgschaft erfreut, die alle meine Forschungen, meine Radio- und Fernsehprogramme, meine Hunderte von Büchern und Broschüren, meine weltweiten Forschungsreisen und diese entsetzlich teuren Gerichtsverfahren durch ihr Opfer ermöglichten. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ich stelle mir selbst einfach die Frage, warum haben Millionen, zig Millionen, so begeistert auf Hitler und seine Bewegung geantwortet? Und warum bin ich oder irgendein anderer Führer in Deutschland oder anderswo nach dem Krieg nicht in der Lage gewesen, auch nur annähernd diese Zahl von treuen Anhängern zu mobilisieren? Was war und ist der Grund? War es die Hoffnungslosigkeit, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hatten? War es Hunger, Verzweiflung, Arbeitslosigkeit? Oder waren so viele der Entschlossenen, die begeistert dem Aufruf gefolgt waren, Deutschland im Dritten Reich wieder aufzubauen, im Krieg gefallen, ohne Nachkommen zu haben, und waren lauter Weichlinge geboren worden? Wurde unser genetischer Bestand zu sehr geschwächt, dass ein Abfall eintrat? Die Franzosen und die Deutschen und auch unsere russischen Brüder im Osten erlitten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen so gewaltigen Verlust an Männern in der Blüte ihres Lebens, dass es Generationen dauern wird, um uns auf natürliche Weise zu erholen, wenn wir nicht den politischen Mut aufbringen können, den Gesetzen der Eugenik in großem Maßstab zu folgen. Ich sehe keine politische Bewegung oder einen Führer am Horizont, der wagen würde, dies vorzuschlagen, viel weniger es in Gesetzesform zu bringen. Wenn ich mir die Landsleute auf den Straßen des Ruhrgebiets oder in Städten wie Frankfurt, Berlin und selbst München ansah, schüttelte es mich oft angesichts der Degeneration, der ich begegnete. Ich bemerkte auch, dass es sehr, sehr schwierig war, eine deutsche Zuhörerschaft zu begeistern, sie zu lachen und Beifall zu bringen, ganz im Gegensatz zu einem amerikanischen, britischen oder kanadischen Publikum. Es war, als habe etwas ihren Geist, ihren Widerstands- und Selbstbehauptungswillen gebrochen. Das führte zur Entscheidung, mich auf den Versuch zu konzentrieren, ihre Seelen von der niederdrückenden alliierten Propaganda zu befreien. 2 oder 3 Jahre lang funktionierte es. Man konnte fast greifbar die Empfindung in den Herzen der deutschen Menschen fühlen. Da geht Ernst Zündel, der Mann, der den gordischen Knoten der Holocaust-Lüge mit dem Leuchterbericht zerhauen hat. Als aber das Gerichtssystem des deutschen Vasallenstaates sich von seinem ersten Schock erholt hatte und mich, Thies Christoffersen, Günther Deckert, Manfred Röder und zehntausende weitere wegen ihrer Ablehnung der Lüge des Holocaust ins Gefängnis warf, wurde den Deutschen, wie es scheint, endgültig das Kreuz gebrochen. Ich versuchte es auf vielen Wegen, durch Videos, Tonbänder, Rundfunk, Fernsehsendungen und Vorträge. Ich konnte die Trägheit der deutschen Massen nicht überwinden und am Ende meldete sich meine Gesundheit zu Wort, besonders nach der Brandstiftung, die von der Polizei nie aufgeklärt wurde, und den Bombenanschlägen, die nie richtig verfolgt wurden. Die Behandlung, der man mich heute aussetzt, ist nichts als der Hass und die Rache des Feindes, geduldet von moralisch bankrotten und unehrlichen Politikern, um die Gunst der jüdischen Wähler und Finanzleute bei den im Frühjahr bevorstehenden Wahlen einzusammeln. Es überrascht mich nicht. Ich weiß, wie das kanadische System funktioniert. Es ist tatsächlich nur wenig besser als das in Mexiko oder in jeder beliebigen Bananenrepublik Afrikas oder Südamerikas. Kanadas Politiker, die sich vollständig auf die untertänigen, gelenkten Medien und von der Politik besetzten Gerichte verlassen können, haben es leichter, ihre Korruption zu verbergen. Nicht anders ist es in den USA. Diese Systeme sind schon zu lange an der Macht und ich sehe keine Kraft, kein Konzept, noch viel weniger eine Volksbewegung auftreten, um sie wegzufegen. Das ist eines der Nachteile eines vielsprachigen, multirassischen Vielvölkerstaates. Es gibt keine homogene Mehrheit, nur ein Mischmasch voneinander getrennter Interessengruppen und ethnischer Enklaven. Um die Interessen meiner Volksgruppe zu vertreten, trat ich 1967 zur Wahl für die Spitzenposition der Liberal Party of Canada an, die, hätte ich gewonnen, mich berechtigte, Premierminister zu werden, und erkannte schon damals die Balkanisierung der kanadischen Gesellschaft in widerstreitende Kräfte, die einander ablehnten und den Staat lähmten. Kanadas revolutionäres, selbst evolutionäres Potenzial war durch die seit über einem Jahrhundert an der Macht befindliche Oligarchie lahmgelegt. Für Außenseiter war da kein Platz. Brief an Ingrid. Es ist Montag vor Mittag. Mein großgewachsener Punjab-indischer Leibwächter mit Turban und allem kam früh, um mich zu meinen 10 Minuten an der frischen Luft abzuholen. Es war ein schöner, kühler Morgen. Dann ging es zum Duschen. Mittlerweile war ich mit meinen eigenen Sorgen beschäftigt, denn meine treue Brille ging kaputt. Monatelang hatte ich im Stillen immer wieder daran gedacht, was ich tun würde, wenn dieser Moment einträte. Jetzt also warte ich auf den Sicherheitschef, um ihm eine neue Zündelklage vorzutragen. Ohne meine Brille kann ich nicht lesen, schreiben oder zeichnen. Ich werde heute um 16 Uhr mit meinen Anwälten sprechen, hoffentlich. Ich kann dann das Telefon haben. Ich werde sehen, ob sie mir eine dieser Allzweckbrillen aus dem Kaufhaus besorgen können. Zu Hause habe ich ein 50 Dutzend davon in meiner oberen Schreibtischschublade. Was für ein Schicksal! Dass man mich so herumstößt, ist genauso wie bei den anderen Verfolgungen Zündels. Es geschieht, um allen als warnendes Beispiel zu dienen, gehorsam den Mund zu halten. In den meisten Kreisen der deutschen Gemeinde funktioniert das offenbar. Ein kanadischer Unterstützer erzählte mir von der Furcht, auf die er dort stieß, als er den deutsch-kanadischen Kongress bat, sich für mich einzusetzen. Sie haben noch nie etwas getaugt, wenn es um deutsche Belange ging. Aber nicht einmal in dieser Extremsituation wollen sie etwas tun oder sagen. Es ist wirklich grotesk, wenn man bedenkt, wie hart ich für diese Gemeinschaft gekämpft habe, dass ihre Kinder in der Schule nicht ständigem Spott ausgesetzt werden und dass ihre Herkunft in Schulbüchern nicht mehr verunglimpft wird. Ich kann verstehen, warum unsere Soldaten nach dem Krieg so bitter waren. Stell dir vor, manche von ihnen hatten Glieder verloren oder das Augenlicht, ihre Frauen waren vergewaltigt worden, ihre Eltern verhungert, ihre Kinder getötet. Ich kann es nur als eine Folge von Hitlers Wirkung erklären, dass das deutsche Volk die verbliebenen Kräfte zusammenraffte wie ein Phönix aus der Asche, um mit all diesen traumatisierten und erschütterten Psychen in kürzester Zeit dieses Land neu aufzubauen und wieder wirtschaftliches Kraftwerk Europas zu werden. Eine erstaunliche Tatsache. Arkant sagte immer: »Mr. Zündel, Sie kommen aus dem kräftigsten, dynamischsten Volk der Erde.« Er sagte das mit Ehrfurcht und voll ehrlicher Bewunderung. Das erinnert mich an einen historischen Schriftsteller, William Manchester. Er hat einmal in einem Artikel in Reader's Digest Ende der 60er Jahre oder Anfang der 70er berichtet, er habe Charles de Gaulle im Sommer 1943 zu einem Besuch der Schlachtfelder von Stalingrad begleitet. De Gaulle rief immer wieder aus: »Mon Dieu, quel peuple!« Als Manchester ihn fragte: »Mon général, quel peuple?« antwortete de Gaulle: »Natürlich das deutsche Volk, wenn man bedenkt, dass sie so weit gekommen sind.« Eine erstaunliche Ehrenbezeugung eines Gegners. Man muss daran denken, dass ganz Frankreich zur Zeit von Stalingrad noch besetzt war. De Gaulle war einer der sogenannten Großen Vier, die in einem Kampf um Leben und Tod mit den deutschen Streitkräften standen. Es zeigte aber Ritterlichkeit, vor einer internationalen Gruppe von Kriegskorrespondenten so eine Bewunderung zu bekunden. Wie so vieles andere ist Ritterlichkeit einem Feind gegenüber etwas, was es in unserem Kampf nicht mehr gibt. Ein brutaler Mörder ist in den letzten paar Tagen in unseren Isolationsbereich verlegt worden. Ich hörte eine der Wachen ihn auf obszöne Weise anschreien, weil dieser Kerl offenbar geistesgestört ist. Er tobt wie ein Irrer, hämmert gegen die Zellentür, grunzt ständig wie ein Tier. Nach dem, was ich gehört habe, hat er seine Frau auf grausame Art mit 27 Messerstichen umgebracht. Die Wachen tun mir leid, die solchen Kreaturen das Essen bringen, sie zum Duschen, zum Krankenrevier, zum Hofgang führen müssen. Man ist wirklich an diesen Orten gebrochenen Wracks ausgesetzt, dem Abschaum, dem Auswurf der Gesellschaft. Ich versuche mir das immer vor Augen zu halten, wenn einer der Wärter einen schlechten Tag hat. Stell dir vor, dies als Beruf dein ganzes Leben lang tun zu müssen. Ich habe einige von ihnen gefragt, warum sie diese Tätigkeit gewählt haben. Du würdest nicht glauben, wie sorglos und ohne Nachdenken die meisten dieser Männer und Frauen einst Gefängniswärter geworden sind. Ein ganzes Leben lang, wie ein Kometenschwanz aufgrund einer Augenblicksentscheidung. Sie verdienen nicht viel und es ist Schichtarbeit. Es scheint auch, dass die Verwaltung, um Geld zu sparen und die Gewerkschaft einzuschüchtern, viele Teilzeitkräfte als Helfer einsetzt. Das war eine der ständigen Diskussionen in Thorold, fast wie ein endloses Tonband, wenn ich in der Dusche war oder draußen auf dem Hof meine Runden drehte. Jeder hat Sorgen, Probleme, Ängste um den Arbeitsplatz. Nur du und ich haben die perfekte Stille, Ingrid. Arbeit, die wir gern tun, die sinnvoll ist und die Welt innerhalb eines Augenblicks erreicht, über Grenzen hinweg, über den Zoll, die Schnüffler und meist auch die Zensoren. Dies ist eine gute Zeit zu leben, wenn man es recht bedenkt. Europa ist wie ein geistesabwesender Riese, der schläfrig ins Sonnenlicht zwinkert, sich dehnt und, unsicher noch, sich wankend auf die Füße erhebt nach 58 Jahren erbärmlichster Kriecherei vor seinen Eroberern aus Ost und West. Im Hinblick auf solch eine entscheidende Zeit, was sind da die Unbequemlichkeiten, die ich auszuhalten habe? Und die Einsamkeit, die du so lange ertragen musst, bis all dies sich geregelt hat. Tut mir leid, dass ich so drauf losrede, meine Liebe. Ich werde jetzt schließen und den Umschlag für dich fertig machen. Brief an einen neuen Unterstützer. Im Gefängnis von Blount County in Tennessee, wo die Essensportionen klein und von sehr schlechter Qualität waren, pflegten die meisten Häftlinge Arme voller Produkte mit geringem Nährwert dazu zu kaufen. M&M Schokolinsen waren am beliebtesten, Maßriegel folgten gleich darauf. Mein schizophrener, manisch-depressiver Zellengenosse, ein Chemieingenieur, der anscheinend Designerdrogen im Internet gehandelt hatte, kaufte in einer Woche 40 Päckchen Brausepulver, 30 Maßriegel, 10 Beutel Schokolinsen und 20 Beutel Kartoffelchips und Cornflakes, weil er, wie er behauptete, am Verhungern war. Alle Häftlinge klagten über Hunger. Stellen Sie sich vor, im reichen Amerika leiden Gefangene Hunger. Beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen ging regelmäßig das laute Schreien wie bei einer Sklavenauktion weiter, insbesondere unter den schwarzen Häftlingen, von denen viele wegen verschiedener Drogendelikte hier waren. Sie verhandelten ihre 2 Stücke trockenen Toast oder ihr klitschiges Porridge für eine Sache. So nannten sie es, eine inoffizielle Knastwährung, die bei den Häftlingen galt. Weil ich verzweifelt darauf aus war, an Ingrid zu schreiben und ein paar Zeichnungen zu machen, um ihr Mut zu geben und diese Skizzen als Dank an meine Unterstützer zu senden, nahm ich an der Auktion teil, um einen Häftlingskugelschreiber für 1,5 Tage für einen Teil meiner Verpflegung zu mieten. Jawohl, zu mieten. Ein anderer Mann gab mir 3 Blatt Papier für ein wenig Apfelkuchen, völlig übersüßt, wie dieses ganze Zeug meist ist. Ich verzichtete gern darauf. Die ersten Zeichnungen, die Ingrid bekam, entstanden dank dieses Schwarzhandels. Sobald die Häftlinge sahen, dass ich zeichnen konnte, standen sie um mich herum und eine ernsthafte Feilscherei und Geschäftemacherei fand am Zündeltisch statt. Ein Weißer, etwa 27 Jahre alt, dem mehr als 20 Jahre wegen Autodiebstahls bevorstanden, war bereit, mir den Gebrauch seines Kugelschreibers plus der Vermietung eines Buches über Amerikas schöne Nationalparks zu bieten, wenn ich eine Zeichnung im Briefformat von seinem Auto, einem Oldtimer Camaro, machte, von dem er mir ein verblasstes, beschädigtes Polaroid-Farbbild zeigte. Wir gaben uns die Hand auf unser Geschäft. Ich bekam Papier, Schreibstift, Foto und das kostbare Buch von dem Burschen ausgehändigt. Als erstes machte ich für Ingrid eine Karte zum Valentinstag, die 27 Tage vom Gefängnis bis zu unserem 60 Kilometer entfernten Haus unterwegs war. Das war selbst für die Postverhältnisse Amerikas ein neuer Rekord. 27 Tage bis zum nächsten Ort. Dann zeichnete ich aus dem Gedächtnis ein Bild von einer Getreidemühle, wie ich sie im Cales Curve Park in unserer Nähe in Tennessee gesehen hatte, nicht weit von unserem Haus, und ein weiteres von einer schönen sommerlichen Aussicht über eine amerikanische Landschaft aus dem Nationalparkbuch. Ingrid gab diese als nummerierte Drucke und besonderen Dank an unsere guten Spender. So wurde das erste verzweifelt benötigte Geld für meine Verteidigung aufgetrieben, denn die neu gefundenen Anwälte schlucken das Geld mit erschreckender Geschwindigkeit, das kann ich Ihnen sagen. Ich war kaum fertig mit dem Wagen des jungen Mannes, umringt von Negern, und das Geschäft fing an zu blühen. Leider trat in meinem Tauschhandel nach dem Prinzip des freien Unternehmertums ein Abbruch ein, da ich aus Amerika brutal vertrieben wurde. Kaum in Kanada angekommen, suchte ich krampfhaft nach Anwälten. 2 wohlbekannte Anwälte aus Toronto verabschiedeten sich nach Übernahme meines Falles innerhalb von Wochen, einer schon nach 5 Tagen, als Folge der ersten Zeitungsartikel, durch die sie sich in den Medien mit der Zündelschen Farbe beschmiert sahen. Ich weiß nicht, was sie befürchteten, aber sie ließen mich als ihren Mandanten wie eine heiße Kartoffel sehr schnell fallen. Und ich stand da, monatelang, ohne Anwälte. Wir sollten uns von den Fällen Horst Mahlers und Friedhof Meyers in Deutschland nicht täuschen lassen. 2 früher sehr bekannte Linke, die zeitweilig noch Immunität oder besser gesagt Narrenfreiheit genießen. Die europäische Szene braucht Zeit zur Evolution. Sie muss sich entwickeln. Es nimmt Jahre in Anspruch, bis politische Veränderungen zu den Gerichten durchsickern. Erst muss das amerikanische Vasallenregime in Deutschland seine drakonischen, antirevisionistischen Gesetze auf den heutigen Stand bringen, wie es das groteske Verfahren gegen den deutschen Sänger Frank Rennecke zeigt, der durch Horst Mahler verteidigt wurde, aber seinen Prozess am Ende verlor samt seinen Ersparnissen, trotz der Tatsache, dass sie auf den Namen seiner Frau lauteten und eine Sicherheit waren, um seine 7-köpfige Familie in harten Zeiten zu ernähren und zu schützen. Ich bin ein anderer Fall. Ich bin für den Leuchterbericht und die forensischen Untersuchungen von Auschwitz verantwortlich. Und ich bin als Verteidiger Hitlers vor der Geschichte bekannt. Zwei kardinale Sünden. Nur wenn ich in Kanada oder den USA bleibe, habe ich eine Chance zu leben im eigentlichen Sinne. Ingrid klammert sich an diese Fälle Mahler und Meyer, verständlicherweise, wie ein Ertrinkender sich an einen Strohhalm klammert. Sie tut mir leid. Sie ist eine gute Frau, ein Mensch ohne Argwohn. Sie, lieber Kamerad, halten hoffentlich eine schützende Hand über Ingrid und verstehen, dass sie wegen dieser Katastrophe in einer unheimlichen Anspannung und Gefahr lebt. Jetzt ist die Zeit gekommen, zusammenzustehen und Acht zu geben auf falsche Gerüchte, Verleumdungen, Missverständnisse, auf Dinge, die gesagt oder geschrieben werden im Zustand der Erschöpfung oder unter dem Druck von Terminen, Geldschwierigkeiten, Ängsten und Schikanen. Jetzt gilt es, Einfühlungsvermögen zu zeigen. Ohne die ungeheure Großzügigkeit von Menschen wie Ihnen würde ich bereits jetzt in einem deutschen Gefängnis schmachten, verurteilt zu mindestens 5 Jahren Haft. Wahrscheinlich eher behandelt wie Günther Deckert. Die Deutschen behandeln jede Internetgeschichte, jedes Thema revisionistischer Art, ganz gleich, ob es in Kanada, den USA, Arabien oder sonst wo ins Netz gestellt wurde, von wem auch immer, als ein neues Verbrechen, zusätzlich zu den ersten 5 Jahren Mindeststrafe. Alle meine Schriften, Interviews in den USA, die völlig legal waren, zu weiteren 5, 7, 9, 10, am Ende vielleicht 15 bis 20 Jahren, wenn ich so lange lebe. Ein Wiederholungstäter bekommt keine Gnade. Es ist eines der typischen deutschen Charaktereigenschaften, gegenüber eigenen Volksgenossen oder politisch national denkenden Schriftstellern oder Sängern besonders hart zu sein. Dafür haben wir in der Geschichte viele Beispiele.